Im Regal stand aus der Zeit, als ich noch nicht der einzige mutterseelenalleinige Gast des Tageszentrums war, hunderte von Exemplaren, Zahlen, Spiegel, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik, ein Vergleich. Eine Broschüre des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen. Der Bundesminister hieß Dorothee Wilms. Wir halten fest. In der DDR ist der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung 1985 um fast 15% höher als in der BRD. In der DDR ist der Anteil der Geschiedenen an der Wohnbevölkerung 1983 doppelt so groß wie in der BRD. In der DDR sind fast genauso viele ausländische Streitkräfte stationiert wie in der BRD. Die DDR hat bei den Winterspielen in Sarajevo 1984 24 olympische Medaillen gewonnen, die BRD 5. In der DDR wird 1985 pro Kopf fast so viel geraucht und Bier getrunken wie in der BRD, jedoch deutlich mehr Schnaps und deutlich weniger Wein. In der DDR haben 1985 7 von 100 Haushalten ein Telefon, in der BRD 93 von 100. In der DDR muss man 1985 für ein Farbfernsehgerät 1008 Stunden und 56 Minuten arbeiten, in der BRD 81 Stunden und 34 Minuten. Hätte man vielleicht doch mit der Wende rechnen dürfen, sollen, müssen?